SWR 2 Tandem. Die Tiefe heißt unser Hörspiel heute Abend. Es beruht auf einer wahren Geschichte und stammt von Jón Atli Jónasson. Aus dem Isländischen übersetzt hat es Richard Kölbel. Ich erwache, liege wach, kurz bevor es dämmert. Ich schaue nicht auf die Uhr. Ich weiß es auch so. Das Dorf erwacht. Bald steht es auf. In den Fenster gehen Lichter an. Mama und Papa stehen auf. Schiffsmotoren werden angeworfen und ihr Dröhnen hallt durch den Fjord. Kaffeekannen werden gefüllt. Brote werden gestrichen und die Zähne geputzt. Bald fahren wir hinaus. Wir sitzen während der Ausfahrt in der Messe und rauchen und trinken Kaffee. Lachen, um wach zu werden. Fluchen und lachen, um wach zu werden. Bald. Jungs! Ich erwache, liege wach. Mama und Papa liegen noch im Bett und schlafen. Ich stehe auf, der Lattenrost knarrt. Suche meine Socken, ziehe die Hose an, schleiche mich aus dem Zimmer, um sie nicht zu wecken. Trete vorsichtig auf die drittunterste Stufe, um sie nicht zu wecken. Ich bin groß und schwer, schlaftrunken. Alles knarrt, wenn ich darauf trete, wenn ich nicht Acht gebe. Ich öffne den Kühlschrank. Nehme die Milchpackung, finde kein Glas. Ich schütte die Packung mit 2 Schlucken in mich hinein. Ich sollte das nicht tun. Ich blicke aus dem Küchenfenster. Es ist noch nicht hell geworden. Unsere Reise beginnt in der Nacht. Geht in den Tag hinein. Niemand weiß, wohin wir auf dieser Tour fahren sollen. Die Reederei hat bestimmt eine Quote für den Kabeljau. Daraus ergeben sich gewisse Hinweise, aber nicht mehr. In der Diele zwänge ich mich in die Schuhe. Ich spüre, wie sich die Kälte unter der Tür hindurch hereinschleicht. Mein Opa hat dieses Haus gebaut. Zur Hälfte. Er konnte es nicht fertigstellen. Keiner, der mit ihnen an Bord war, konnte das. Papa konnte es fertig bauen. Setzte ihn ein Dach auf und lackierte die Küche. Meergrün. Leuchtend meergrün. Das hat Oma immer gesagt. Mama steht schweigend oben auf der Treppe, während ich den Mantel anziehe und die Haustüre öffne. Auf Wiedersehen, liebe Mama. Mach dir wegen des Sturms keine Sorgen. Mich schmeißt keiner um. Ich bin groß und schwer. Alles knarrt, wenn ich darauf trete, wenn ich nicht Acht gebe. Sei vorsichtig, Junge, flüstert sie, als sie im Nachthemd oben auf der Treppe im Dämmerlicht steht. Gott segne dich. Gott segne euch alle. Und fahrt in Gottes Namen hinaus auf See. Ich halte die Klinke in der Hand, nicke ihr zu und schließe die Tür hinter mir. Es ist kalt. Ich nehme denselben Weg, den ich immer zum Anleger hinunternehme, solange ich mich erinnern kann. Könnte ihn im Schlaf gehen, könnte ihn im Suff gehen. Hab natürlich beide schon mal getan. An denselben Häusern vorbei, die dort immer waren. Es sind hier nicht viele neue Häuser gebaut worden, seit ich geboren wurde. Weniger und weniger, die darin wohnen. Bald muss ich ihn nicht mehr gehen. Bald bekomme ich ein Auto, ein Plymouth Barracuda, das 74er Modell, auch sportlich getunt für die Straße. Ich muss nur noch die letzte Rate abbezahlen, dann bekomme ich ihn aus der Schweiz zugeschickt. Dort wohnt ein Mann namens Franz, der mir hilft, den Wagen zu kaufen. Es ist ein alter Freund von Papa. Fand ihn über eine Anzeige in der Zeitung. Hab Glück. Es sind nicht viele, die so einen Wagen verkaufen wollen. Feuerrot mit schwarzen Ledersitzen. Wenn ich die Augen schließe und einatme, rieche ich ihn fast schon, seinen Duft. Knarrendes Leder und Motoröl. Parfüm? Ja, Parfüm. Damit die Mädels ausflippen. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Der ist nicht für sie. Ich wünsche mir diesen Wagen. Hab ihn mir gewünscht, seit ich ein kleiner Knirps war. Aber trotzdem träume ich von einem bestimmten Mädchen. Das streite ich gar nicht ab. Könnte ich nicht. selbst wenn ich wollte. Ich bin oft genug an ihrem Haus vorbeigegangen, hab gehofft, sie am Fenster zu sehen, mich nie getraut, ihr zuzuwinken. Vielleicht kann ich sie zu einer Spritztour einladen. Ich habe sie oft genug in Gedanken geheiratet, bestimmt 1000 Mal. Der rote Toyota von Palli steht unten am Kai. Seine Frau, die ihren Mann zur Arbeit fährt, während ihre Kinder zu Hause noch schlafen. Merken es nicht einmal, dass ihr Papa gegangen ist. Spüren vielleicht den Traum, seine Bartstoppeln auf der Wange, wenn er sich von ihnen mit einem Kuss verabschiedet, während sie noch schlafen. Bevor er seinen Seesack nimmt, um aufs Meer hinauszufahren. Palli und seine Frau haben 2 Jungs. 5 und 6 Jahre. Batman Biani und Spider-Man Gilly. Palli hat auch noch irgendwo eine kleine Tochter. Irgendwas sagt mir, dass seine Frau das nicht weiß. Vielleicht tut sie nur so, als wüsste sie es nicht. Manchmal ist das einfacher. So zu tun, als wüsste man etwas nicht, was man doch weiß. Von meinen Schiffskameraden weiß ich mittlerweile so manches, lass es mir aber nicht anmerken. Sie wissen das Gleiche von mir. Palli nickt mir durch die Windschutzscheibe zu, küsst dann seine Frau. Wir sprechen da nicht von einem Hollywood-Geschlecke. Einfach so, leicht auf die Wange getupft. Eine Frau fährt ihren Mann frühmorgens zur Arbeit. Eigentlich zu nachtschlafender Zeit. Verabschiedet sich mit einem Küsschen. Dann fährt sie nach Hause und versucht noch mal ein bisschen zu schlafen, bevor sie Batman Bjarne und Spider-Man Gilly weckt und ihnen Cornflakes und O-Saft gibt und sie dann das Gesicht waschen lässt und ihnen sagt, dass sie aufhören sollen, auf dem Sofa zu raufen und sich die Zähne putzen sollen und fährt ihn mit einem Kamm durchs Haar und verstaut ihnen die Bücher in den Taschen. Und schickt sie dann in die Schule und ermahnt sie, sich beim Überqueren der Hauptstraße an die Hand zu nehmen. Schaltet dann die Waschmaschine ein, gibt der Katze zu fressen, trinkt Kaffee und blättert in der Zeitung, sieht die Rechnungen durch, kriegt dann vielleicht einen Anruf zum Arbeiten in die Fischhalle zu kommen, wenn es frischen Fang gibt. Vielleicht auch nicht. Ich schaue auf das Dorf zurück, bevor ich an Bord klettere. Es liegt noch in Dunkelheit, größtenteils. An einem Haus habe ich besonders Interesse. Doch da sind alle Lichter aus. Sie schläft noch. Ich verabschiede mich von ihr mit einem unsichtbaren Kuss. Aber der ist heißer als der Kuss von Palli. Viel heißer. Aber unsichtbar. Noch. Könnte eines Tages Wirklichkeit werden, könnte sogar zur Gewohnheit werden, zu einer solchen Selbstverständlichkeit werden, dass ich ihn kaum mehr registrieren würde. Ich beneide Palli darum, diesen selbstverständlichen Kuss, den man kaum registriert. Dann gähne ich und werfe meinen Seesack über die Reling hinauf. Ich habe keine Lust, meine Bettdecke zu beziehen. Ich lege meinen Seesack in eine Ecke der Kajüte, die ich mit Ragi teile, finde meine Speedo-Sandalen, ohne hinunterzuschauen, schlüpfe hinein. Die Kajüte ist so winzig, dass ich ganz an die Wand zurücktreten muss, um auf meine Füße hinuntersehen zu können. Es stinkt. Aber ich gebe schon längst nicht mehr darauf Acht, nur wenn ich gerade an Bord komme. Wenn wir losfahren, rieche ich ihn, den Gestank der Kajüte. Sie riecht nach Achselschweiß. Eine Mischung aus Schweißfüßen, Maschinenöl und Frauenlosigkeit. Aber ganz so frauenlos ist die Kajüte nicht. Denn das Augustmädchen 1966 hängt neben einem kleinen Spiegel in einem roten Bikini und mit einem Hut. Aber sie ist längst nicht mehr, ist mehr wie eine alte Tante. Ganz nett bloß. Naja, ich nehme das Deo von der Ablage unter dem Spiegel und sprühe etwas in die Luft. Es ist eine gestreifte Dose mit einem Bild von einem Skorpion drauf. Scorpio Deodorant for Man. Aber den Geruch totzustechen gelingt ihm nicht. Mama hat mir einen Kulturbeutel gekauft und dieses Deo. Es kostet nichts, gepflegt zu sein, sagt sie immer. Und in Gegenwart von Frauen nicht so viel zu fluchen. Hab so viele Frauen, wie du nur kannst. Das sagt Papa immer. Aber nie mehr als eine zur gleichen Zeit, fügt er jedes Mal hinzu und grinst. Dann hat er was getrunken, sonst sagt er nie etwas. Er hat nie eine andere Frau gehabt, nur Mama. Ich fische eine Stange Zigaretten aus dem Seesack. Sie steckt zwischen den Unterhosen und den Socken, die mir Mama gewaschen und dann eingepackt hat. Das macht sie immer. Reiße sie auf und nehme eine Schachtel heraus. Ich habe immer zwei Stangen mit, wenn sich die Tour hinziehen sollte. Eine Schachtel rauche ich während der Ausfahrt. Sollte es länger dauern, rauche ich eine zweite. Kaum was anderes zu tun, bis wir die Fangleinen auslegen. Ich atme tief ein und balle die Fäuste. Meine Hand tut mir weh, als hätte ich jemanden eine verpasst gestern. Einen sauberen Haken, Schmerzen in der Handfläche, den Fingerknöcheln. Aber gestern war ich nicht blau. Bin diesmal sauber geblieben an Land. Keine Sauferei, keine Rauferei, kein Quatsch, kein Kater. In der Messe hocken schwere Kater. Maschinist Lauris sitzt da und starrt in die Kaffeetasse. Neben seinem Sohn Svenny. Merkwürdiges Vater-Sohn-Paar. Svenny ist klein und ganz grazil. Bisschen so wie ein kleiner Junge. Mit kleinen Händen, kleinen Augen, kleinem Kopf. Wie ein kleiner Junge, der sich an Papas Schnapsbar geschlichen hat. Beim ersten Schluck um 50 Jahre gealtert ist. Dann ganz grauhaarig und voller Falten aufgewacht ist. Mit einem astronomischen Kater, der ihn zu Zeiten und Unzeiten wie die Seuche plagt. Hab darüber im Doktorbuch nachgelesen. Die Seemannsseuche, die ist dann schlecht. Du bist seekrank, kannst aber nicht kotzen. Die Seemannsseuche liegt auf der Lauer mit einem Hammer und einer Säge. Es ist schwer zu glauben, dass Svenny der Sohn von Lauris sein soll. Er ist groß, ich meine wie ein Stier. Die sind immer beisammen. Arbeiten zusammen, essen zusammen, wohnen an Land zusammen, wohnen auf See zusammen, trinken zusammen. Der alte Junge und der Stier. Von beiden geht ein Geruch aus. Der alte zieht so einen sauren Flunsch. Ich sehe zwar sein Gesicht nicht richtig. Es reicht, Svennys Grinsen zu sehen, um das zu wissen. Der Geruch kommt von beiden. Waren natürlich beide saufen während des ganzen Landurlaubs. Aber das sieht man Svenny nicht an. Weder Schnaps noch Kater. »Ist er tot?« frag ich, als ich mich mit dem Kaffeebecher zu ihnen setze. Svenny grinst und nickt. Trommelt mit den Wurstfingern auf die Tischplatte. Einmal habe ich ihn gesehen. Da nahm er ein 100-Liter-Ölfass und hob es über den Kopf, wie ein Fußballspieler beim Einwurf. Das war wegen irgendeines Mädchens. Er ist ihr nachgelaufen, ewig und drei Tage. Sie hatte den Jungen geküsst, der auf dem Gabelstapler arbeitete. Das war der Tropfen, der das Ölfass zum Überlaufen brachte, das er dem Gabelstaplerfahrer nachwarf. Dann haben sie geheiratet. Das Mädchen, dem Svenny ewig und drei Tage nachlief, und der Junge auf dem Gabelstapler. Zogen nach Reykjavik. So weit kann Svenny keine Ölfässer schmeißen. Zumindest keine 100 Liter. »Bist du tot?« sage ich zu Lauris. Aber er antwortet mir nicht. Er starrt nur in die Schwärze in seinem Kaffeebecher. Etwas später hören wir, dass der Hauptmotor angeworfen wird. Die Leinen werden vorne und achtern gelöst. 300 Tonnen Stahl lösen sich leise vom Kai. Der Kahn schaukelt ein wenig, aber die See ist nicht besonders rau. Nicht schlimmer als sonst. Nichts, weswegen man sich Sorgen machen müsste. Ich blicke durch das Bullauge hinaus. Da ist alles noch schwarz. Unsere Reise beginnt in der Nacht. Bringt uns in den Tag hinein. Kurz darauf kommt der Alte von der Brücke herunter. Fragt, ob alles klar sei. Svenny schaut ihn an und nickt. Alles klar. Der Alte bekommt seine Kaffeekanne vom Schiffkoch und blickt uns an, wie wir da in der Messe sitzen. Ihr könnt euch aufs Ohr legen, sagt er. Wird lange dauern, die Ausfahrt. Svenny und ich nicken. Aber Svenny rührt sich nicht. Braucht nicht zu schlafen, voll aufgedreht. Dann ist der Alte wieder auf der Brücke. Svenny schaut mich an. Gibt's was zu gucken? Ich zucke mit den Schultern. Im Regal unter dem Fernseher, der in der Ecke hängt, liegt ein Haufen Videos. Nichts Besonderes, sag ich. Hast du Titanic fertig gesehen? Fragt er. Ich nicke. War hier beim Essen, als er zu Ende war, sag ich. Wie ging er aus? Fragt Svenny. Tja, das Schiff, sag ich. Weiß ich doch, das ist untergegangen, sagt Svenny. Das meine ich nicht. Ich räuspere mich und zünde mir eine Zigarette an. Svenny sieht mich mit fragenden Augen an. Nein, klar, also Jack und Rose sind im Meer, sag ich. Das Schiff ist untergegangen. Schwimm, Rose, schwimm, sagt Jack. Es ist so kalt, sagt sie. Versuch etwas zu finden, das schwimmt, eine Planke, irgendwas. Sie erblicken etwas in ihrer Nähe im Meer. Es ist eine Planke, aber sie ist nur so groß, dass nur einer von beiden darauf Platz hat. Jack hilft Rose auf die Planke und paddelt selbst im Meer neben ihr her. Wegen der Kälte atmen beide schnell. Dann schwimmt ein Mann heran. Jack warnt ihn. Die Planke trägt nur einen Menschen. Sie! Der Mann bittet Jack um Erlaubnis, versuchsweise draufklettern zu dürfen. Er sei nämlich am Sterben. Jack warnt ihn und sagt, dass er viel eher sterben würde, wenn er das versuchen würde. Der Mann nickt und bittet den Herrgott, dass er sie beide segnen möge und schwimmt dann davon. Jack bittet Rose, Geduld zu haben. Die Rettungsboote werden schon noch kommen. Überall um sie herum in der dunklen See schreien Menschen um Hilfe. Aber nach und nach werden die Schreie immer weniger und leiser. Es ist so still, sagt Rose. Jack bittet Rose, Geduld zu haben, die Rettungsboote kommen. Ich weiß nicht, was du machen willst, sagt Jack. Aber ich werde der Reedereigesellschaft eine geharnische Beschwerde für diese Behandlung schicken. Rose lacht schwach und sucht in der Dunkelheit seine Augen. Ich liebe dich, sagt sie. Nicht aufgeben, sagt er. Nicht weggehen, reiß dich zusammen. Aber mir ist so kalt, sagt sie. Ich bin so froh, dass ich ein Billet für diese Fahrt gewonnen habe, weil es mich zu dir geführt hat, sagt er. Du musst überleben, Rose. Du musst mir das versprechen. Dieses Versprechen für alle Zeiten hochhalten. Ich verspreche es, sagt sie. Oh, Jack. Er ist tot. Rose hört das Rettungsboot und denkt an ihr Versprechen, kämpft um ihr Leben und wird gerettet. Jack dagegen verschwindet in der Tiefe. Verfluchter Unsinn ist das, sagt Svenny und nimmt den Kartenstapel vom Tisch. Ich zucke mit den Schultern. Du hast doch gefragt, Svenny. Jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es, sagt Svenny. Ich drücke die Zigarette aus und leere meinen Kaffeebecher. Svenny verspricht mir, mich nach einer Stunde zu wecken. Meine Hand bringt mich noch um. Jetzt zittert sie. Weiß nicht, weswegen. Ich lege mich in meine Koje, ohne das Bett zu beziehen. Entschuldige, Mama, denke ich. Ich werde nicht schlafen. Ich mache nur ein kleines Nickerchen. Ich verspreche, es danach zu beziehen. Ich liege in der Koje, kann kaum die Augen offen halten. Die Wellen wiegen mich in den Schlaf. Die See ist nicht rau, ein bisschen Seegang. Das ist auch schon alles, dann schlafe ich ein. Ich höre einen Krach, ein Donnern. Einen Schlag? Ich höre einen Schlag und als ich die Augen öffne, steht die Welt Kopf. 300 Tonnen Stahl. Ich schaue auf und meiner Bettdecke zu, wie sie aus der Koje fällt. Sie liegt auf der Kabinendecke. Die Welt ist auf den Kopf gestellt. Dann hole ich Tiefluft. dass alles mit Wasser verläuft. Ich weiß nicht wie. Meine Schuhe. Ich bin unter Wasser. Schwimme vorbei, schiebe mich aus der Kabine und die Wände entlang. An der Küche vorbei und in die Messe. Der Kartenstapel auf dem Tisch ist aufgewirbelt worden und schwebt umher. Karo, Herz und Pik, Ass. Aus dem Aschenbecher steigt schwarzer Rauch auf. Die Messe ist leer. Die Jungs müssen oben an Deck gewesen sein. Oder auf der Brücke. Ich spüre einen stechenden Schmerz in der Lunge. Ich brauche Luft. Ich wende mich um. Handschuhe und Stiefel treiben überall im Gang umher. Ich sehe, dass in der Waschmaschine Wäsche ist. Sie schäumt vor Waschpulver. Neben ihr schwebt ein aufgeblähter Arbeitsanzug. Wie ein schlechter Scherz im Leichenschauhaus. Der Tod im Arbeitsanzug. Ich schaffe es nicht, die Treppe abwärts auf die Brücke hinauf. Ich brauche Luft. Ich blicke in die Küche. Da ist der Ofen. Die Ofenklappe ist dicht. Im Ofen muss noch Luft sein, dann wird alles schwarz. Ich taste mich im Dunkeln zum Ofen hin, strecke mich zu ihm hinauf und kann ihn aufreißen, um Atem zu schöpfen, bevor das Wasser ihn auffüllt. Ich muss hier raus. Ich bin auf niemanden gestoßen. Ich bin allein. Und mir wird die Zeit knapp. Wenn ich mich nicht beeile, gehe ich mit diesem Schiff unter. Ich taste mich aus der Küche, die Treppe hinunter, hinauf auf die verdunkelte Brücke. Auch sie ist menschenleer. Der Stahl knarrt. Bald bricht diese 300 Tonnen schwere Existenz auseinander, gibt auf und lässt sich sinken. Überall in der Brücke treiben Seekarten umher. Sie zeigen Seegebiete und Fanggründe. Unsere Seekarten. Eine Packung Zigaretten und ein Schlüsselbund schwimmt an mir vorbei. Es ist, als ob man im Fernseher Astronauten beim Blödsinn machen zusieht. Ein paar schwerelose Jokes. Du hast keine Zeit, flüstert eine Stimme in meinem Kopf. Du musst runter von dem Pott. Er geht unter. Ich schwimme zum Fenster, an dem der Alte gewöhnlich steht und hinausschaut. Uns beim Fanglein einholen zusieht, plärrt, wenn er mit etwas nicht zufrieden ist. Ich balle die Faust und schlage es mit einem Hieb ein. Zerbrochenes Glas treibt umher und Blut. Es ist wie Tinte. Ob man sich draußen im Weltall auch schneidet? Ich versuche, den größten Teil des Glases aus dem Rahmen zu brechen. Etwas schneidet mir in die Seite, als ich mich hindurchzwänge. Ein irrsinniger Schmerz, als ob jemand eine Zigarette dort ausgedrückt hätte oder eine Zigarre auf der Haut. Ich blicke auf und sehe das leere Deck über der Brücke. Dann stoße ich mich mit den Füßen ab. Ich muss hinauf, brauche Luft. Es vergeht eine Ewigkeit, bis ich endlich atmen kann. Als hätten alle Uhren der Welt beschlossen, stehen zu bleiben. Ich verschlucke einen Schwall Meerwasser und mein erster Atemzug an der Oberfläche geht in einem schweren Hustenanfall unter. Meine Kehle tut mir weh und das Salz zieht mir die Atemwege zusammen. Ich höre einen Schrei. Ich schreie. Mein Körper schreit. Vor Schmerz, vor Luftmangel, aus Verzweiflung. Als ob ein Damm im Hals breche. Dann kann ich endlich wieder atmen wie ein Mensch. Mein Körper ist eiskalt und steif gefroren. Das Wetter tobt. Ich erblicke Svenny und Palli. Sie hängen am Kiel. Sie kämpfen. Ich schwimme zu ihnen. »Hey«, schreie ich, »was macht ihr?« »Tu es nicht«, schreit Palli. Er schaut mich an. »Hilf mir!« Aber es ist zu spät. Svenny reißt sich los und sieht mich an. Dann macht er einen Kopfsprung. »Nein, Gott! Nein«, sagt Palli. »Was?«, sag ich. »Um Gottes Willen, was?« Er ist untergegangen, seinen Vater holen. Jesus. Palli und ich hängen zusammen am Kiel. In dem kalten Stahl. Mein Körper ist taub vor Kälte. Habt ihr einen Notruf absetzen können? Frag ich. Palli sagt nichts. Es ist aus. Kein Notruf. Es ist aus. Svenny kommt nicht wieder hoch. Palli fängt an zu zittern. Wenn du überlebst, sagt er. Wenn du überlebst, sagt er. Wenn du... Dann macht er die Augen zu, vermag nichts mehr zu sagen. Und ich stütze ihm die Schulter, während er zum letzten Mal ausatmet. Bis der Körper aufgibt und ich ihn nicht mehr länger halten kann. Ich brauche beide Hände. Dann versinkt er in der Tiefe. Danach geht das Schiff unter. Langsam und lautlos, hinterlässt nichts als ein paar Luftblasen auf den Wellen. Und ich bin so allein, wie ein Mensch nur sein kann auf dieser Welt. So verloren wie nur möglich. Allein im Meer und der Dunkelheit ausgeliefert. Ich blicke um mich. Blicke auf. Da sind keine Sterne. Ich kann keinen Kurs bestimmen. kann gerade den Kopf aus dem Meer halten. Komm jetzt, flüstert mir eine Stimme in meinem Kopf zu. Sie jagt mir Angst ein. Die Kälte, die von hier ausgeht, jagt mir Angst ein. Ich ertrage den Gedanken nicht, dort auf der Stelle zu schwimmen, wo meine Freunde und das Schiff untergegangen sind. Ich wähle die Richtung eher willkürlich. Es ist, als wüsste etwas in mir die Richtung nach Hause. Ich bilde mir zumindest ein, dass ich sie weiß. Meine Zähne schlagen vor Kälte aufeinander, als ich fortschwimme. Ich bringe fast keine Armbewegung zustande. Als wäre mein Körper in einer riesigen Pranke, die ihn zerquetscht. Nur so zum Spaß. Ich spüre meinen Hals nicht. Ich spüre meine Hände nicht. Ich weiß nur, dass sie vor mir im Meer sind. Ich spüre nur das Herz. Heiß vor Sehnsucht. Ich bin nur ein Mensch, der einschläft, der stirbt, dann nichts mehr. Hallo. Hallo, Vogel. Ob ich Flügel bekomme, so wie du? War ich wohl brav genug dafür? Wenn ich keine Flügel bekomme, was bekomme ich stattdessen? Eine Schwanzflosse? Die könnte ich jetzt gut gebrauchen. Oder Flügel. Willst du mir deine leihen? Nur damit ich an Land fliegen kann. Du bekommst sie dann wieder. Ich zahle meine Schulden ab, das habe ich immer getan. Da ist kein Himmel, kein Horizont. Ab und zu sehe ich in der Ferne Lichtchen an Land. Weiß nicht, ob es Halluzinationen sind. In einem Haufen wie ein fernes Sonnensystem. Mein Dorf. Mein erstes und einziges Universum. So viel ich auch schwimme, ich scheine kein bisschen näher zu kommen. Bald höre ich damit auf. Es ist zwecklos. Ich schwimme an der Schwelle zu einer anderen Welt. Aber da ist kein Licht. Keine Mama. Kein Papa. Kein Mädchen, das eine Tour in einem Plymouth Barracuda mitmacht und das ich unzählige Male geheiratet habe. Da bist du ja noch. Vogel, was willst du von mir? Weißt du den Weg nach Hause? Soll ich dir folgen? Siehst du, wie stark die Strömung ist? Wie sie an mir zerrt? Willst du einen Witz hören? Wirklich? Du hast ihn vielleicht schon mal gehört. Nicht? Na dann mal los. Da sind also zwei Engländer, ein Holländer und ein Isländer in einem Flugzeug, das gerade abstürzt. Und ja, nur zwei Fallschirme. Wie ging der nochmal weiter? Du musst mich entschuldigen, Vogel. Ich bin momentan ein klein wenig verwirrt im Kopf. Jedenfalls springt da einer von ihnen ohne Fallschirm. Das ist ein guter Witz. Aber ich bringe ihn im Augenblick nicht ganz zusammen, weil ich ein wenig von all dem hier hab den Boden unter den Füßen verloren. Ich spüre sie jedenfalls nicht mehr so besonders. Hab keinen Grund mehr, weil es so tief ist. Schau mal, wie tief es hier ist. Was ist eigentlich da unter mir? Über was schwimme ich da eigentlich? Ein bodenloser Friedhof? Aus dem wir täglich Leben herausholen, wo Schätze verborgen liegen und Träume, die nicht wahr geworden sind, und mit Albträumen tanzen. Naturkräfte, die sich von Körpern ernähren. Shit. Ich rede schon wie ein Gespenst, als wäre ich tot. Vielleicht bin ich das. Vielleicht ist es Zeit, dem ins Auge zu sehen. Was spielt das für eine Rolle, wie weit ich von einem untergehenden Schiff wegschwimmen konnte? Sie finden unsere Leichen nie. Ich hoffe, dass sie sie nie finden werden. Oh, Jesus. Jungs. Jungs! Jungs! Jungs. Wild thing! You make my heart sing! You make everything. Hey, Vogel, komm, mach mit. Hey. Hey, wild thing, I think I love you. I wanna know for sure. Oh, Mist. Oh, ich bring's nicht mehr zusammen, Vogel. Du musst mir das verzeihen. Was sagst du, Vogel? Wo willst du hin? Ach so. Ja, ja, ich hab diesen Wagen gekauft. Wie, was meinst du? Eine Spritztour? Das können wir machen. Ob ich eine Freundin hab? Warum fragst du? Nein, hast du einen Freund? Nicht? Lieber Vogel, flieg weiter und nimm einen Gruß mit und einen Kuss. Herzlich willkommen zu meinem Freiluftkonzert hier. Ich hoffe, dass ihr nicht allzu seekrank seid. Es gibt heute noch weitere gute Nachrichten. Der Fischereiminister hat mir mitgeteilt, dass die Regierung gerade beschlossen hat, die Fangquoten gänzlich wieder den Fischerdörfern auf dem Land zurückzugeben. Und die Quotenkönige, die entweder in die Hauptstadt Reykjavik gezogen sind oder das Land verlassen haben, müssen ihr Geld zurückgeben. Wurde auch Zeit. Hast du eine Freundin, Vogel? Doch, natürlich. Ich bin mir sicher. Ich sehe es. Du bist so ein Loner. Fliegst immer nur allein, nur solo. Fliegst nicht in der Gruppe mit den anderen mit. Außen harte Schale wie der Schnabel und trotzdem innen weicher Kern. Oder nicht? Du kannst mir das schon sagen. Ich verrate es niemandem. Wie heißt sie? Okay, okay. Ich verstehe. Du gibst nicht auf. Sie muss sich erst selbst klar werden. Dann sieht sie, dass du der richtige Vogel für sie bist. Dass die anderen Vögel nur schräge Vögel sind. Was? Wohin soll ich schauen, Vogel? Weiter nach oben? Was ist da? Er? Er? Das meinst du? Was soll ich ihm sagen? Was denkt er sich eigentlich? Konnte ich nicht einfach von einem Auto überfahren werden? Im Schlaf sterben? Nein, Vogel. Sein Wille, nicht meiner. Natürlich bin ich zornig, Vogel. Zornig und Mut? Wo soll ich Mut herkriegen? Gibt es den überhaupt? Ordnet man nicht alles der Angst unter? Wählt das, was einem am wenigsten ängstigt, bis ein Tsunami alle Pläne zunichte macht? Und man darum kämpft, sich über Wasser zu halten. Nein, Vogel, da wird das alles nur zu einer Wortspielerei. Ich bin kein unrealistischer Mensch. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich muss nur aufhören zu schwimmen. Ich habe Angst davor, das Leben zu versäumen. Wenn er mir nur einen Tag mehr zugestehen würde. Nur einen. Dürfte am Ende dieses Tages selbst seinen großen Finger herniederstrecken und mein Herz zum Stehen bringen. Aber was für ein Tag würde das werden? Was würde ich als erstes machen, Vogel? Ich würde aufwachen. Muss man nicht damit beginnen? Natürlich würde ich früh aufwachen. Was glaubst du denn, Vogel? Ich wäre nicht verkatert. Ich hätte am Abend zuvor nicht gesoffen. Ich würde früh aufwachen und frühstücken. Mama zuliebe würde ich die Milch aus einem Glas trinken. Und mit Papa würde ich einen Kaffee trinken. Und ihnen beiden sagen, wie unendlich dankbar ich ihnen bin, ihr Sohn zu sein. So unglaublich dankbar, dass es eigentlich keine Worte dafür gibt. Dann würde ich Mama umarmen und sie trösten, weil sie leicht ins Flennen gerät, wenn sie einer so mal wie eben bei lobt. Dann würde ich beide küssen und ihnen danken, dass sie mich so gut aufgezogen haben. Obwohl ich ja nun selten ein richtiger Engel war. Dann würde ich auf die Bank gehen und die letzte Rate für das Auto im Ausland bezahlen. Das Auto, das ich nie fahren könnte. Aber das spielt keine Rolle. Ich will nicht, dass Papas Freund meinetwegen in Schwierigkeiten gerät. Sie könnten den Wagen verkaufen, wenn er per Schiff hierher käme. Batman Biani und Spider-Man Gilly würden dann den Gewinn daraus bekommen. Als nächstes würde ich sie besuchen, Pallys Frau umarmen und ihr sagen, dass Pally nicht gelitten hat, dass er eingeschlafen ist und dann gestorben und dass ich ihn im Arm hielt, als er starb und dass ich deswegen weiß, dass er friedlich heimgehen durfte. Dann würde ich seine kleinen Jungen umarmen, ihnen sagen, dass ihr Papa über sie wacht. Ab jetzt ist es seine Aufgabe, das für alle Zeiten zu tun, sie aufwachsen zu sehen, sie in ihren Freuden und Trauerstunden zu begleiten und sie an seiner unsichtbaren Hand durch das dunkle Tal zu führen, welches das Leben für Jungen manchmal sein kann, die ihren Papa verlieren, wenn sie noch so klein sind. Dann würde ich Ersatz für die Scheibe bezahlen, die ich beim letzten Mitwinterfest im Vereinshaus zerbrochen habe, wo ich es aber niemandem gesagt habe, dass ich es war, weil ich hingefallen war und mir das irgendwie blöd vorkam und ich mich nicht zum Narren machen wollte, weil daraus wieder so eine Geschichte geworden wäre, die man sich von mir erzählt. Dann würde ich zu Svennys und Laros Wohnung fahren und ihre alte Hündin zu Mama und Papa bringen. Dort könnte sie wohnen, bis sie das Zeitliche segnet. Mama mag Hunde so sehr, aber wollte keinen anderen, seit ihre Cola gestorben war. Aber unter diesen Umständen würde sie, das weiß ich, eine Ausnahme machen, würde sie mit offenen Armen aufnehmen. Dann würde ich zu ihr fahren, an ihre Tür klopfen und sie würde sie öffnen, mich auf einen Kaffee hereinbitten. Und ich sage ihr, dass meine Zeit auf der Welt abläuft und dass dies von allem das Schmerzhafteste sei, dem Leben hinterhersehen zu müssen, das wir beide zusammen hätten haben können. Und da wäre keine falsche Scheu. Sie nickt nur unter Tränen und sagt, ich werde dich nie vergessen, obwohl du erst so spät bei mir anklopfst. Ich habe dich doch schon immer gekannt. Wir haben einander immer gekannt. Du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen haben, obwohl es gegen jegliche Vernunft ist. Die Herzen von uns Menschen bewahren ein so großes Geheimnis, und die Liebe ist das Allergrößte, mein liebster Freund. Dann kannst du mich holen. Dann habe ich das erledigt, was ich zu tun hatte, das gesagt, was ich sagen musste. Dann werde ich aufhören zu schwimmen. Vogel? Wo bist du, Vogel? Nicht wegfliegen. Lass mich nicht allein zurück. Ich kann nicht allein sein. In dieser Dunkelheit. Ich kann nicht. Na, da bist du ja. Hab dich nicht gesehen. Glaubte, dass du weggeflogen seist. Weißt du, wie lange ich schon schwimme? Kannst du mir das sagen? Nicht? Na dann. Mein Herz muss bald aufhören zu schlagen. Bald. Bald. Welches Licht, Vogel? Ja, ich sehe es. Kann ich ihm vertrauen? Es ist so hell. Scheint so grell. Wirklich. Dann schwimme ich noch etwas weiter. Aber ich habe es bald geschafft. Hörst du? Bald. Bald. Bald. Die Tiefe, Hörspiel von Jón Atli Jónasson, aus dem Isländischen von Richard Kölbl, mit Dustin Semmelrogge. Ton und Technik Dietmar Rötzl und Sonja Röder. Regie Judith Lorenz, Redaktion Katrin Zipse. Der Held unserer Geschichte hat das Schiffsunglück tatsächlich überlebt. Nachdem er 6 Stunden im eiskalten Wasser geschwommen war, erreichte er endlich das rettende Ufer. Er war so durstig, dass er versuchte, das gefrorene Wasser einer Schaftränke aufzubrechen. Dabei brach er sich die Hand.